dir das rüber. Fassungslos sitze ich vor dem Computer und sehe, okay, wie sich in diesem Augenblick der ganze Fall entschlüsselt. Wahnsinn. Doch um ihn zu verstehen, müssen wir zunächst 12 Stunden zurückgehen. Ich denke mal, hier muss es sein, Sophia. Okay. Hier hat Jaric gesagt, sollen wir parken. Okay. Jonas, wieder fit? Wir sind da. Jonas! Jonas! Was? Oh, sorry. Ich bin so müde irgendwie. Sind wir schon da? Ja. Okay. Hier war schon lange keiner mehr. Wem dieses Haus wohl gehört? Der Jaric? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die versteckt uns doch nicht in ihrem eigenen Haus. Oh, Mann, war das weit. Oh, mach bitte die Tür hinter dir zu, Jonas. Ja. Oh, Scheiße. Ist das die Festplatte? Die Festplatte, von der Tim spricht, ist für die drei zu einem schwarzen Loch geworden, in dem alle Hoffnung auf eine Zukunft verschwindet. Sie enthält Daten, die dem Psychiater zugespielt worden sind. Aber sie wissen nicht, was da drauf ist und von wem sie die Disk haben. Jonas, Tim und Sophia werden von den deutschen Behörden gesucht, seit sie Material veröffentlicht haben, das die Bundeswehr beim Foltern zeigt. Ich bin Magister Oberst Lena Jaric und leite den österreichischen Geheimdienst BVT. Und weil sich der Psi-Kader nach Österreich abgesetzt hat, ist es nun mein Job, die drei zu beschützen. Anfangs waren es 5, doch ihre Kollegen Alex und Katharina sind tot. Ermordet. Seerauch. Hörspiel in 3 Teilen von Mischa Zickler. Musik Felix Rösch. Regie Petra Feldhoff. Teil 3. Das Haus am Bach auf einer Wiese beim Wald. Jonas Karlsson, Sophia Schmidt und Tim Dorweiler sind auf der Flucht. Weil ich nicht ausschließen kann, dass es bei uns im Geheimdienst ein Leck gibt, habe ich den dreien ein geheimes Versteck in den Alpen organisiert. Nur ich kenne den Ort. Wie weit sind wir vom nächsten Haus entfernt? Keine Ahnung. Weit. Wir sind ja mindestens 20 Minuten hier hochgegangen. Ja. Ich nehme an, die hat's überlebt. Habt ihr im Haus irgendwo einen Computer gesehen? Was? Hier ist keiner. Tim, ich möchte gar nicht wissen, was auf der Disk drauf ist. Wie kannst du das nicht wissen wollen? Darum geht's doch. Darauf sind Daten, von denen wir keine Ahnung haben. Die uns vielleicht erklären können, warum wir in dieser Scheißsituation stecken. Ich will gar nichts mehr wissen. Ich will gar nicht wissen, warum wir hier sind. Ich will aus dieser Sache nur noch raus. Wir haben doch verloren. Alex und Kati sind tot. Wir gehen irgendwann ins Gefängnis, weil die uns ausliefern werden. Die haben gewonnen. Und wir haben den Preis noch nicht mal sonderlich hochgetrieben. Der Bloch. Der deutsche Verteidigungsminister. Ist zurückgetreten. Aber wir wissen doch nicht, ob wegen uns. Da bin ich aber sicher. 2 Leute sind tot. Du brauchst nicht so zu schreien, okay? Ich weiß das. Aber wenn wir jetzt nicht weitermachen, dann war ihr Tod völlig umsonst. Das sind wir denen doch schuldig. Ich sag euch mal was. Die Disk ist DBF-3.5 verschlüsselt. Man braucht also mindestens 3 der 5 Passwörter, um sie zu öffnen. 2 von uns sind aber schon tot und haben ihre Codes nicht hinterlassen. Und meinen kriegt ihr nicht. Meinen auch nicht. Hier, Tim. Hier hast du die Festplatte. Viel Spaß damit. Mit entsprechender Rechnerkapazität hast du die in 20 bis 30.000 Jahren decrypted. Kannst uns ja dann sagen, was drauf war. Dann war alles umsonst. Alles. Das bringt doch nichts. Nein, wir müssen schon erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ach ja, und zwar? Wir haben Material veröffentlicht, ohne genau zu wissen, was es ist. Wir haben uns nicht vorher um Unterstützung gekümmert. Wir haben uns nicht auf verschiedene Staaten und Rechtssysteme aufgeteilt. Wir haben zugelassen, dass wir benutzt werden. Von? Von der Person, die uns diese Daten zugespielt hat. Verdammt nochmal, Tim, siehst du das nicht? Wir haben doch keine Ahnung, von wem das hier alles stammt. Was der damit bezweckt. Und es ist ja nicht so, dass wir eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity vergeigen. Diese Person hat die Daten ja vermutlich auch noch. Dann soll sie doch einfach selbst veröffentlichen. Jonas, nein! Zu spät. Nein. So, das sollte reichen. Das hält keine Disk aus. Darf ich auch mal? Bitte. Und Tim. Okay. Gibt's noch was? Währenddessen telefoniere ich mit Jan Hilbers vom Deutschen Verfassungsschutz. Eine letzte Frage noch. Aha. Du weißt nicht zufällig, was der Kanzler am 4. Oktober abends gemacht hat? Ich kann den Personenschutz fragen. Nein, nein. Ich meine unseren Kanzler. Warum soll ich wissen, was euer Kanzler... Jan, worum geht's hier? Also, Bloch hat mir gesagt, dass am 4. Oktober abends was passiert ist, das bei Bisotto zu einer völlig neuen Reaktion geführt hat. Bis dahin ist ihm der Psykader egal gewesen. Aber an dem Abend hat sich das geändert, sagt der Bloch. Okay, und wie erklärt er sich das? Er hat keine Ahnung, was passiert ist. Also ehrlich, wenn der deutsche Verfassungsschutz nicht in der Lage ist, an Bisottos Kalender zu kommen, dann kann ich euch auch nicht mehr weiterhelfen. Den Kalender habe ich, aber da ist nur Heck eingetragen. Heck? Ja, Heck. Ja, wie H-E-K oder wie das Heck? Nein, Heck, also H-E-K in Großbuchstaben. Jedenfalls stimmt, was Bloch sagt. Ab dem 5. Oktober hat der Bundeskanzler die Gangart verschärft und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin eingeschaltet. Aha. Oh, das ist bizarr. Wir sitzen hier in der Hütte, in der Pampa, im Dunkeln. Und essen Ravioli aus der Dose. Oh. Halt. Jonas, alles okay? Leute, ich fühle mich nicht wohl. Ich gehe mal besser rauf und leg mich ins Bett. Okay, gute Besserung. Gute Nacht. Scheiße, ist mir schlecht. Bei uns im Büro des österreichischen Geheimdienstes. Lagebesprechung. Zur militärischen Lage gibt's nichts Neues. Ein paar deutsche Panzer stehen zwar in einem Feld rum, aber nichts bewegt sich. Keine Kampfhandlungen, keine Verletzten und zum Glück keine Toten. Und wir haben uns ein bisschen näher mit den Handys beschäftigt, die bei den Masten in der Nähe der Tatorte registriert worden sind. Am Bodensee bei der Tötung von Katunka und beim Asylamt beim Mord an Lange. Es gibt tatsächlich eine Telefonnummer, die sowohl in Friedrichshafen als auch am Hernalser Gürtel eingebucht gewesen ist. Zu den fraglichen Zeiten oder knapp davor oder danach. SIM aus Deutschland? Nein, eine österreichische SIM prepaid. Verbindungsdaten? Es wurde von diesem Telefon nur eine einzige andere Nummer angerufen. Ein deutsches Handy unter Fake-Namen registriert. Das Besondere, beide Telefone waren nur zu diesem fraglichen Zeitpunkt überhaupt eingeschaltet bzw. eingebucht. Das heißt, die verwenden die Telefone tatsächlich nur für eine direkte Kommunikation, rufen sonst niemanden an. Wir schicken an beide Telefone stille SMS. Das heißt, dass wir mitkriegen, wenn die wieder eingeschaltet werden. Dabei kann es allerdings zu einer Verzögerung von bis zu 30 Minuten kommen. Okay, danke. Ich muss da jetzt, das ist wichtig. Einen Augenblick bitte. Hallo? Ja, Lena, ich bin's. Du, ich find das scheiße von dir, Lena. Wie? So wird man gerne begrüßt. Thomas Kotterlik, mein Stellvertreter. Er ist sauer, weil ich auch ihm den Aufenthaltsort der drei Psykadler nicht verraten habe. Wie jetzt? Ja, ich verstehe nur dein Misstrauen mir gegenüber nicht. Ich misstraue dir nicht im Geringsten, aber wir wissen doch, dass bisher alle Infos nach draußen gedrungen sind. Ich frage dich zum letzten Mal, wo hast du den Psykadler hingebracht? Also gut, aber es muss wirklich zwischen uns bleiben, Thomas. Lena, was soll das? Ich bin doch... Also, etwa 800 Meter nördlich vom Rohrer Sattel. Was? Ja, Rohrer Sattel, da gibt es eine kleine Hütte. Was hast du gesagt? Ich höre nichts. Diese Scheißtelefone, die wir da haben, machen mich wahnsinnig. Vor allem, seit sie dieses IO-System, dieses Betriebssystem haben. Scheiß Interoskos. Wie? Sag nochmal. Interoskos. Wie hast du gesagt, heißen die? Interoskos. Hallo? Lena? Was ist? Gib mir dein Telefon. Was Gib mir dein Handy. Okay, geht's dir gut? Interoskos. Interoskos. Interoskos. Ja, was ist mit denen? Alex Katunkas letzte Worte sind nicht in Damaskus gewesen, sondern in Taoskos. Und was er auf die Zigarettenschachtel geschrieben hat, ist nicht die Zahl 107, sondern IO7. In Taoskos 7, das Betriebssystem. Das ist die Entdeckung, die Alex Katunka vor seinem Tod gemacht hat. Ich hab da... Warte, mal sehen. IO7, das stimmt. Das ist ein Verweis auf eine Datei hier. Okay. Schick mir das rüber. Guten Morgen. Tim, hi. Gut geschlafen? Ja, ist halt kalt. Schau mal, der Schnee. Ja, hab's von oben schon gesehen. Das ist mindestens ein halber Meter mehr als gestern. Unsere Fußspuren sind alle weg. Ja. Hast du hier unten geschlafen? Ja, das Bett oben ist nur 2 Meter lang und hat so ein Fußteil. Und sowas kann ich nicht schlafen. Wo ist eigentlich Jonas? Pennt wohl noch. Ich schau mal nach ihm. Er hat es nicht kommen sehen, denkt sich Tim in diesem Moment. Dabei ist der Blick auf die Wahrheit für ihn durch nichts verstellt. Alles ist immer ganz klar vor ihm gelegen. Sophia, von der niemand weiß, wann sie bei Alex' Ermordung am Bodensee eigentlich in welches Boot gestiegen ist. Die kein Alibi hat für den Augenblick, in dem Katharina ermordet worden ist. Und jetzt Jonas, tot. Und Sophia steht mit einem Messer vor ihm. Bleib stehen, wo du bist, Tim. Ich bin einen halben Meter größer als sie, denkt er sich. Andererseits hat diese Größe auch dazu geführt, dass er noch nie in seinem Leben in einen Kampf verwickelt war. Niemand greift jemanden an, der 2,19 Meter groß ist. Hat Tim geglaubt. Sorry, Leute, dass ich euch schon so früh hierher bestellen musste. Kein Problem. Oktay, bitte. Phylax, das ist ein Programm, das Teil des verschlüsselten Betriebssystems IO7 bei den Oskos-Telefonen ist. Mhm. Phylax kann alles, was das Telefon wahrnimmt, an die Server von Oskos übertragen. Hm? Bilder, die man schießt, aber auch einfach nur das Bild der Kamera, ohne dass man überhaupt die Kamera-App öffnet. Was? Ja. Phylax kann zu jedem Zeitpunkt über das Mikrofon Gespräche abhören und aufzeichnen. Danke. Alles ist immer eine aktive, sehende und hörende Wanze, die wir mit uns herumtragen. Ist das wie wenn die Amerikaner die SIM-Verschlüsselung knacken? Ja, das ist viel umfangreicher. Über die SIM-Verschlüsselung kann die NSA gerade mal Gespräche abhören oder Kontakte auslesen. Phylax aber kann das Mikrofon abhören und die Bilder der Kamera abfangen. Dazu braucht man sonst einen gezielten Spionagetrojaner. Bei Oskos ist das eingebaut. Aber wieso ist das niemandem aufgefallen? Weil Phylax sich so gut versteckt. Denn es baut keine eigene Datenverbindung auf. Das könnte man bemerken und analysieren. Phylax hängt einfach kleine Stücke von Dateien an jede Datenverbindung an, die sowieso und gewollt mit dem Oskos-Server aufgenommen wird. Wenn man also zum Beispiel auf den Oskos App Square zugreift oder wenn nach neuen OS-Versionen gesucht wird oder wenn man einfach nur eine Nachricht verschickt. Boah. Hier. Ich hab ein paar alte Handys. Thomas, kommst du mal? Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass die Psykadler im Haus am Rohrer Sattel sind. Mhm. Ich kann nicht ausschließen, dass diese Info über die Oskos-Telefone nach außen gedrungen sind. Daher, ich möchte mit dir zu diesem Haus. Wir sollten es im Auge behalten. Sicher ist sicher. Aber sollten wir nicht das Spezialkommando informieren? Nein, vorerst nicht. Wenn wir dort mit voller Truppe aufmarschieren, dann vertreiben wir die, falls sie dort sein sollten. Ja, ich verstehe. Was hast du getan? Was ich getan habe? Jonas ist tot! Das war doch nicht ich! Wir sind mitten im Schnee, hunderte Meter rund um das Haus, sind keinerlei Fußspuren zu sehen. Wir sind alleine hier, Tim! Nein, komm hier nicht näher! Ich war's nicht! Sie hat es nicht kommen sehen, denkt sich Sophia in diesem Moment. Dabei ist der Blick auf die Wahrheit für sie durch nichts verstellt. Alles ist immer ganz klar vor ihr gelegen. Tim, der V-Mann des Verfassungsschutzes, von Alex enttarnt. Tim, der am Bodensee mit Alex ins Boot gestiegen ist, in dem er starb. Tim, der kein Alibi hat für den Augenblick, in dem Katharina ermordet worden ist. Und jetzt Jonas, tot. Ist einen halben Meter größer als sie, denkt sie sich. Was tust du? Ich suche nach einer Wunde. Irgendwas. Woran ist er gestorben? Er hat gekotzt. Er ist ganz kalt. Er muss schon länger tot sein. Versuchst du mir jetzt einzureden, dass der einfach einen Herzinfarkt hatte? Ich hab doch keine Ahnung. Gift. Und woher hast du dieses Gift? Ich weiß nicht. Bleib da stehen, bleib stehen. Leg dieses Messer weg. Ich hab Angst. Ich hab Angst vor dir. Okay, aber dann warst du Jaric. Von ihr haben wir das Essen gekriegt. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Wir haben doch alle dasselbe gegessen. Ich spüre nichts. Du? Nein. Was tust du? Ich schaue, ob sonst noch jemand im Haus sich versteckt hat. Hier ist niemand, Tim. Niemand, außer dir und mir. Dann rufen wir jetzt Jaric an. Dazu hat sie uns doch das Handy gegeben. Ich bin mit Thomas Kotterlik auf dem Weg zum Haus am Rohrer Sattel. Scheiße. Und habt ihr die Rettung gerufen? Der ist tot. Er hat keinen Puls. Er atmet nicht. Sein Körper ist eiskalt. Verstehe. Und es war niemand im Haus? Nein. Es sind keinerlei Spuren im Schnee. Okay, ja. Okay. Wir kommen später bei euch vorbei. Ja? Lena hier, mit Thomas im Auto. Kannst du versuchen, noch einmal den gestrigen Tag zu rekonstruieren? Wann die Psychadler mit wem Kontakt hatten? Wo sie waren? Die waren hier, bei uns am Amt. Ja, ich weiß, trotzdem. Kameraüberwachung, alles. Alles klar. Ja, was ist los? Jonas Karlsson ist tot. Scheiße. Herr General, die Österreicher haben den Nachschubweg blockiert? Ja, Herr Bundeskanzler. Aber wir hatten sowieso kein weiteres Nachrücken vor. Was bedeutet das für uns militärisch? Kaum Auswirkungen. Aber Herr Kanzler, was wir dort machen, ist keine militärische Operation, sondern eine politische. Daher kann ich Ihre Frage nicht wirklich beantworten. Es ist bald vorbei. Gehen Sie also davon aus, dass die österreichische Polizei weiß, wo die drei sind und sie ausliefern wird? Entscheidend ist, dass wir wissen, wo die sind. Thomas Kotterlik und ich sitzen im Wald an einem zugefrorenen Bach und beobachten das Haus am Rohrer Sattel. Lena, worauf warten wir? Die Psychadler sind da drin. Wenn es dem Täter gelungen ist, Karlsson zu töten, dann wird er hierher kommen. Dann ist er hinter der Harddisk her. Lena, ich fühle mich nicht wohl dabei, die beiden als Köder zu verwenden. Die sind doch schon Köder gewesen, lange bevor wir alle ins Spiel gekommen sind. Da ist jemand. Vermummt. Wohl eine Frau, mit Rucksack, bewaffnet. Sie steht etwa 350 Meter von uns entfernt, ebenfalls im Wald. Sie hat uns nicht entdeckt. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. In diesem Augenblick legt die Frau ihre Waffe auf den Boden, nimmt den Rucksack ab und läuft schnell auf das Haus zu. Sie schleudert den Rucksack durch ein Fenster und läuft sofort wieder zurück. Du bleibst hier. In diesem Augenblick explodiert das Gebäude. Die Frau hat eine Waffe auf mich gerichtet, so wie ich auf sie. Im Schnee steht sie. Und ich muss mich entscheiden, Verfolgung aufnehmen oder nach Thomas sehen. Ist das okay? Ja, ich schau mal, ob es im Haus Überlebende gibt. Da sind keine Überlebenden. Hey, die haut ab! Die Frau, die die Bombe geworfen hat, flüchtet. Das erklärt auch, warum wir kein Auto gesehen haben. Ein Motorrad ist im Wald natürlich einfacher zu verstecken. Währenddessen ist in Berlin Abteilungsleiter Jan Hilbers vom deutschen Verfassungsschutz mit seinen Leuten damit beschäftigt, herauszufinden, mit wem sich der deutsche Kanzler Bisotta am 4. Oktober getroffen hat. An diesem Abend hat Bisottas harter Kurs gegen den Psi-Kader begonnen. Bilder aus den Überwachungskameras des Nachbarhauses zeigen die Person leider nur von hinten. Hier sind Aufnahmen der Überwachungskameras vom Flughafen Tegel. Von allen Menschen, die an diesem Tag mit Privatfliegern angekommen sind. Das hier, das ist Hans König, der CEO von Oskos. Und er trägt genau dasselbe sandfarbene Jackett, wie der Herr den Bisotto am 4. Oktober zum Abendessen getroffen hat. Sag mal, hat der einen zweiten Vornamen? Hans Erasmus König. H-E-K. Heck. Genau das, was in Bisottos Terminliste steht. Okay. Dann schauen wir mal nach. Kommst du nicht mit? Nein. Nein? Nein, da ist niemand. Okay. Erklärst du mir das mal? Das ist das falsche Haus. Ich habe das falsche Haus genannt. Ich wusste, dass die Information nach außen gelangen würde. Sag mal, das heißt, Tim Thorweiler und Sophia Schmidt sind am Leben? Und jetzt in irgendeinem anderen Haus? Mit der Leiche von Jonas Karlsson? Ja, ja. Lass uns da jetzt hinfahren. Hallo? Hallo? Jaric hier. Hallo, Herr Thorweiler. Hallo. Ich bringe Sie in den Raum, in den Jonas liegt. Ja. Können wir alleine sein? Ja. Also, wir können einen natürlichen Tod nur gemäß Wahrscheinlichkeit ausschließen. Ja, die Frage ist doch, können wir diesen Raum hier als Tatort ausschließen? Nein. Gut, dann sollten wir ja auch nicht so rumtrampeln. Ich mach mal Fotos. Jonas Karlsson liegt außerhalb des Betts mit dem Gesicht nach unten. Er ist mit einem langen T-Shirt und Jeans bekleidet. Er hat sich erbrochen. Das stinkt, aber die Verwesung hat noch nicht eingesetzt. Der Körper hat die Umgebungstemperatur angenommen. Hilf mir mal, Thomas. Ich möchte ihm das T-Shirt ausziehen. Nach toten Flecken sehen? Ganz genau. Okay, das ist schwer. Rigor mortis hat voll eingesetzt. Ja, aber die Autolyse noch nicht. Also weniger als 48 Stunden tot. Okay. Die Flecken lassen sich nicht mehr wegdrücken. Also wohl mehr als 36 Stunden. Was ist das hier eigentlich? Ich fotografiere es mal. Am rechten Oberarm hat Jonas einen kreisrunden Bluterguss. Lena? Ich glaube, das ist ein Einstichloch. Du meinst Gift? Mhm. Gut gesehen. Fotografier das mal. Jonas Karlsson hat sich einen 20-stelligen Code auf den Unterarm geschrieben. Sieht nach einem Passwort aus. Wir können nicht erkennen, woran er gestorben ist. Die Spurensicherung wird aber in einigen Stunden hier sein. Wir suchen eine neue Unterkunft für euch. Wissen Sie, was Phylax ist? Nein. Ich erkläre es Ihnen. Die Spionagesoftware, die auf allen Oskos-Telefonen werkseitig installiert ist. Installiert und aktiv. Und Sie können beweisen, dass der Kanzler davon wusste? So etwas ist eine Frage der Beweiswürdigung. Wir haben bis jetzt nur eine SMS, in der er es erwähnt. Das ist zu wenig. Die anderen Beweise sind auf der Festplatte. Die haben wir zerstört. Wir haben eine Kopie. Die Disk war DBF verschlüsselt. Man braucht mindestens 3 Passwörter. Jeder von uns hatte eines. Das heißt, die Platte wird für immer verschlüsselt bleiben. Ja, sehen Sie mal. Das hatte Jonas auf seinem Arm geschrieben. Kann das das Passwort sein? Ja, durchaus. Hier ist mein Passwort. Und hier ist meins. Dankeschön. Aber bitte versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht mehr beschützen werden. Thomas ruft in Wien an, verständigt die Spurensicherung und gibt die 3 Passwörter durch. Ja, jetzt. Ich warte. Als wir ins Haus zurückkommen, sind Tim Thorweiler und Sophia Schmidt verschwunden. Ach gut. Und jetzt? Sind Sie auf sich selbst gestellt? Ja, ich bin noch dran. Na, Gott sei Dank. Wir machen uns auf den Weg und sind in einer Dreiviertelstunde bei dir, ja. Sag mal, wie steht's mit der Großfahndung? Ja, Gruber, hat sich die Telefonnummer eingeloggt? Wir wissen jetzt, welches Mobiltelefon sich bei allen bisherigen Morden in unmittelbarer Nähe befunden hat. Aber es ist ausgeschaltet. Ja, sag das. Sobald es sich bei einem Funkmast anmeldet, haben wir sie. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Jan Hilbers vom deutschen Verfassungsschutz bei seinem Chef, dem Innenminister. Es ist sein letzter Tag im Amt, denn seine Partei hat die Wahl verloren. Jan erzählt ihm von der Spionagesoftware Phylax in den Oskos-Telefonen. Davon, dass Bisotto den Namen Phylax in einer SMS erwähnt, die er an den Oskos-Chef geschickt hat. Und davon, dass die Beweise dafür auf der Festplatte sind, die der Psi-Kader hat. Der Innenminister konfrontiert den Kanzler und der greift zum Telefon. Und so wird ein Gespräch zwischen dem Bundeskanzler aus Berlin mit jenem aus Wien zu einem vorsichtigen Tanz, bei dem man seinen Partner ganz behutsam anfasst. Doch die Musik ist schon aus. Herr Bundeskanzler, ich finde es gut, dass wir endlich persönlich sprechen. Jetzt plötzlich, Herr Bundeskanzler. Wie oft habe ich um Rückruf gebeten? Sie kennen das Projekt Phylax? Mein Generaldirektor hat mich informiert, ja. Ich gehe davon aus, dass Sie mit Ihren Kollegen längst im Gespräch sind, wie Sie diese brisante Information möglichst effektiv einsetzen können. Und ich werde Ihnen jetzt verraten, wie. Ich höre mir an, was Sie zu sagen haben, aber ich werde mit Ihnen in keinerlei Verhandlungen eintreten, solange sich deutsche Verbände auf österreichischem Boden befinden und im Übrigen selbst nicht genau wissen, was Sie hier eigentlich machen. Das Programm Phylax ist in seinen geplanten Ausbaustufen ein enorm wertvolles nachrichtendienstliches Tool. Nun gibt es ja in beiden Ländern verfassungs- und datenschutzrechtliche Bedenken, und das ist ja alles auch ernst zu nehmen, weshalb wir uns zu einer Vorgehensweise entschieden haben, die nicht polizeilich abgewickelt wird. Ich bin bereit, die österreichischen Behörden an allen Erkenntnissen zu beteiligen, die wir über Phylax gewinnen. Das würde Ihnen einen wichtigen geheimdienstlichen Vorsprung gewährleisten. Und dafür wollen Sie, dass wir die Informationen über Phylax nicht veröffentlichen? Ja, selbstverständlich. Das ist mir so wenig. Wir würden unsere Truppen innerhalb von 12 Stunden abziehen, noch vor der konstituierenden Sitzung des Bundestags. Nein. Sie werden Ihre Truppen anweisen, im Falle von Truppenbewegungen auf unserer Seite den Rückzug anzutreten und nicht öffentlich widersprechen, wenn wir behaupten, wir hätten Sie militärisch wieder rausgeworfen. Nun, Sie müssen verstehen, dass ich mich nicht vor die Presse stellen kann und sagen, das österreichische Bundesheer hätte die Bundeswehr besiegt. Das ist lächerlich, das geht nicht. Nein, Sie hätten mich niemals angerufen, stünde Ihnen in dieser Phylax-Sache nicht das Wasser bis zum Hals. Also kriegen Sie Ihre Verbände bis 15 Uhr verständigt und raus aus dem Land? 16 Uhr. Alles klar. Ich hoffe, dass wir dann die bilateralen Beziehungen auf eine ganz neue Grundlage stellen können. Auf Wiederhören. Gabi, was um alles in der Welt ist Phylax? Okay, Leute, wir sind keine Anwälte. Wir kümmern uns nicht um das Asylverfahren. Wir sind keine Militärs, wir sind keine Politiker. Wir kümmern uns ab sofort ausschließlich um unseren Job. Das bedeutet, erstens die Fahndung nach der Attentäterin. Zweitens die Klärung ihrer Identität. Drittens ermitteln, ob sie hinter den Morden an Carlsson, Lange und Katunka steckt. Viertens ihre Hintermänner und Frauen. Und an die kommen wir vermutlich am ehesten, wenn wir fünftens klären, warum diese Morde passiert sind. Ab sofort gibt es keine Nebenschauplätze mehr. Wir machen nur das. Zu Punkt 1, Fahndung. Großfahndung wurde gestartet, ist aber ergebnislos. Es steht zu vermuten, dass sie das Fahrzeug gewechselt hat und nicht mehr mit einem Motorrad unterwegs ist. Wir müssen halt warten, bis sie sich mit ihrem Handy bei einem Funkmasten einbucht. Und ich bin jetzt das ganze Material von unseren Überwachungskameras noch einmal durchgegangen von den Tagen, wo die drei bei uns waren. Und außerdem habe ich noch einmal das Material vom Asylamt angeschaut und es ist mir gelungen, dort Fingerabdrücke zu sichern. Aha. Und auch Ergebnisse. Ja, also ich weiß, wer die Attentäterin ist. Gruber, warum sagen Sie das nicht gleich? Ja, also ich habe die Fahndung um Sie herum erweitern lassen und wir verfolgen auch Ihr Handy, aber es ist ebenfalls nicht eingeschaltet. Also sehen Sie mal. Sie haben gesagt, dass Carlsson eine Einstichwunde am rechten Oberarm gehabt hat. Hier ja. Sehen Sie die Aufnahmen von gestern, wie er sich hier von seinen Anwälten verabschiedet. Mhm. Und hier wird er umarmt von Frau Magister Steinriegler. Aber er zuckt zusammen und sieht sie überrascht an. Es scheint, als hätte sie da... Also, Entschuldigung, da ist aber viel Interpretation dabei. Warum sollte die eigene Anwältin... Also, hier sind die Aufnahmen vom Asylamt. Die Reinigungskraft, die wir verdächtigen, geht hier durch die Sicherheitskontrolle. Sie berührt nichts und die Aufnahmen sind für eine Identifizierung zu undeutlich. Aber, sehen Sie hier? Hier, die Aufnahmen vom Gang, Sekunden später. Der Putzwagen bleibt an der Stufe hängen, die Person stolpert, bückt sich dann, um die Bremsen des Wagens zu lockern und fasst dabei kurz die Bank an, die dort steht. An der Stelle berührt die sonst niemand. Und in der Tat, die Fingerabdrücke, die wir dort gefunden haben, stimmen überein mit jenen, die es auf den Akten gibt, die Steinriegler bei uns abgegeben hat. Dieser Putzmann war die Steinriegler. Super! Was haben wir über Steinriegler? Naja, fast nix. Aber die Unterlagen der Pensionsversicherungsanstalt zeigen, dass sie von April 2006 bis Juni 2008 bei der Oskos AG in München gearbeitet hat. Gruber, das könnte ein Indiz dafür sein, dass sie kein persönliches Motiv hatte, sondern im Auftrag gehandelt hat. Ja, und die Logdateien zeigen auch, dass sie mit ihrem normalen Handy oft in München war. Und vor allem 2 Stunden vor dem Anschlag auf Kartunka in Bregenz am Bodensee und 2 Stunden danach wieder. Ja, damit hätten wir sie mit allen 3 Morden in Verbindung gebracht. Außerdem besitzt sie ein Bankschließfach bei der Privatbank Honze. Ein Antrag auf Öffnung ist gestellt. Oktay, was hat die Analyse der Festplatte ergeben? Meine Leute sind noch dran. Es ist so unglaublich viel Material, vieles davon audiovisuell, was das automatische Suchen etwas schwer macht. Ich fasse die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Hört euch das an. Das Risiko hast du immer. Wenn das öffentlich wird, kann Ost-Ost dicht machen. Mark, das ist, wie man auch an der Stimme erkennt, der Bundeskanzler. Und der andere, vermuten wir, ist ein hohes Tier bei Ost-Ost. Er wird aber nie mit Namen genannt. Ich spiele mal weiter. Wir haben Phylax so programmiert, dass wir notfalls behaupten können, es wäre ein Virus, von dem unsere Telefone leider befallen wurden. Die Plausible Deniability ist ein Designkonzept. Und wie ist dieses Phylax-Virus dann auf die Handys gekommen? Wir würden das den Russen unterstellen. Den Rest kann ich euch dann mailen. Aber dieses Gespräch hier beweist, dass Bisotto von Phylax gewusst hat. Und hier... Ich habe zuerst auch nicht genau gewusst, was ich damit anfangen soll und daher mit den Kollegen von der Wirtschaft gesprochen. Wenn diese Angaben hier authentisch sind, wir überprüfen das gerade, gehen aber davon aus, dann besitzt Bisotto über ein verzweigtes Netz von Scheinfirmen noch immer rund 21% von Oskos. Sag mal, wer hat denn eigentlich das Gespräch aufgezeichnet? Sie haben Oskos Handys dabei gehabt. Sie sind ganz einfach Opfer ihrer eigenen Abhörsoftware Phylax geworden. Und wir ergänzen unsere Ermittlungsliste noch um einen 6. Punkt. Wir müssen herausfinden, wer diese Daten bei Oskos gestohlen und dem Psychiater zugespielt hat. Wir wissen ja nur, dass bei der Übergabe der Daten immer eine Frau gesehen wurde, die offensichtlich ihren rechten Arm nicht bewegen kann. Irgendwelche Hinweise, wer das sein könnte? Ja. Also, damit das klar ist, wir sprechen von 2 verschiedenen Frauen. Die Attentäterin ist also Steinriegler, die kann beide Arme bewegen. Die Identität der anderen Frau, die nur den linken Arm benutzt, kennen wir nicht. Aber sie scheint die Daten dem Psychiater zugespielt zu haben. Ja, was auch immer sie damit bezweckt. Ich gebe diese Informationen mal an den Innenminister und an Jan Hilbers weiter, vom Deutschen Verfassungsschutz. Was sie eigentlich damit sagen wollte, großartige Arbeit, Leute. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Großartige Arbeit, Burschen. Vor allem du, Gruber. Was ist denn das? Gruber, dreh mal lauter. Ja, sofort. Spricht der österreichische Kanzler. Seit 16.45 Uhr ist Braunau wieder vollständig unter österreichischer Kontrolle. Alle Panzer der Bundeswehr hier, wurden auf Nummer sich ins Netz eingebucht. Na, endlich. Das ist die Position, die Funkzelle Groß-Engersdorf. Das heißt, sie ist durch wie ein Durch, aber warum ist sie nicht gleich nach Ungarn rüber? Weil sie sich dort nicht auskennt. Sie hat ihre Flucht geplant. Wir brauchen Boote. Die gesamte Grenze ist ein Fluss. Anna Steinriegler sitzt in einem weißen Golf, den sie sich bei einem Klienten geliehen hat. Sie wirft ihre Handys aus dem Auto. Ihr ist klar geworden, dass ihr Auftraggeber nicht mehr rangehen wird, wenn sie ihn anruft. Sie ist jetzt auf sich alleine gestellt. Ihr Ziel ist ein kleines Haus in Jablonice in den slowakischen Karpaten. Aber sie wird es zu Fuß versuchen. Die March führt Niedrigwasser. Ja, Hilbers hier. Wir kennen uns. Richtig, vom Verfassungsschutz, genau. Ich bin hier bei der Oskos AG. Wissen Sie, wo das ist? Ich denke, Sie könnten morgen ein gutes Titelblatt haben, wenn Sie jetzt gleich einen Fotografen vorbeischicken. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Hans Erasmus König? Ja? Mein Name ist Hilbers, Verfassungsschutz. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Und das können Sie dann später selbstverständlich tun. Wir werden Sie jetzt durchsuchen. Haben Sie einen Haftbefehl? Gefahrenverzug. Ach, Sie haben also keinen Haftbefehl. Aber eine Waffe. Los, durchsuch ihn. Darf ich erfahren, was der Verdacht ist? Natürlich. Wir gehen davon aus, dass Sie die Spionagesoftware Phylax in den Verkehr gebracht haben. Außerdem haben Sie Anna Steinriegler beauftragt, die 5 Vertreter des Psi-Kaders zu töten. Wer ist Frau? Kommen Sie her, sparen Sie uns das, Herr König. Ich werde nichts mehr sagen. Hier. Ist interessant, dass Sie kein Oskos-Handy verwenden, Herr König. Ich gehe davon aus, dass dieses alte Nokia-Handy die Rufnummer hat, die von Steinriegler nach jedem Tötungsdelikt angerufen wurde, nicht wahr? Ich werde nichts sagen. Also los, gehen wir. Ja. Anna Steinriegler hat es bis an den Fluss geschafft. Das gesamte Gebiet ist Augebiet. Hier kann man sich leicht im Wald verstecken. Sie sitzt auf der österreichischen Seite in einer Grube unter einem Strauch, etwa 10 Meter vom Wasser entfernt. Über ihr kreisen die Helikopter. Sie nimmt an, dass in Kürze der Wald durchkämmt werden wird, dass dabei Hundestaffeln zum Einsatz kommen, dass also ihre einzige Chance darin besteht, das andere Ufer zu erreichen. Sie zögert noch einen kurzen Augenblick und läuft dann durch die Marsch. Mehrmals droht die Strömung, sie zu Sturz zu bringen. Sie dreht sich nicht um. Sie ist ganz sicher, dass niemand wagen wird, ihr in den Rücken zu schießen. Jetzt sitzt sie auf der slowakischen Seite der Marsch und zittert. Anna Steinriegler wartet auf ihren Fluchthelfer. Doch er kommt nicht. Stattdessen... Frau Steinriegler! Wir sind in der Slowakei! Sie können mich nicht festnehmen! Ich kann, ich darf und ich werde! Herr König! Wieso werden Sie festgenommen? Ich habe keine Ahnung. Gehen Sie an die Pressestelle. Ist hier keine Pressekonferenz. Gehen Sie bitte aus dem Weg. Woher weiß die Presse das? Ich weiß es nicht. Ich werde die mal fragen. Wer hat Sie informiert, verdammt nochmal? Ich habe einen Tipp gekriegt. Aber ich frage mich, warum. Das darf ich nicht sagen. Auf diesem USB-Stick sind die Antworten. Ich kann Ihnen den aber leider nicht geben. Hoffentlich fällt er mir nicht versehentlich aus der Hand. Schönen Tag noch. Der Innenminister und die Bundespräsidentin Deutschlands sind erstens gute Freunde und zweitens von derselben Partei. Also wenig erfreut über Bisottos Wahlsieg. Umso begeisterter ist die Präsidentin, als sie vom Innenminister die Information über die Festnahme von Hans Erasmus König von Oskos erhält. Sowie darüber, dass Kanzler Marc Bisotto vom Spionageprojekt Phylax gewusst und persönlich als Aktionär davon profitiert hat. Guten Morgen. Knalleffekt im Schloss Bellevue. Eine Entscheidung von Bundespräsidentin Mölling erschüttert die Republik. Mit dem Zusammentreten des neuen Bundestags habe ich die Vizekanzlerin ersucht, vorübergehend die Amtsgeschäfte weiterzuführen. Bisotto ist also nicht mehr im Amt. In einer Stunde wird er selbst vor die Presse treten. Also, Frau Steinriegler. Ich werde keine Fragen beantworten. Das Gespräch wird aufgezeichnet, Frau Steinriegler. Das sind die Akten, in denen wir im Detail nachweisen, dass Sie bei allen Morden zum Tatzeitpunkt am Tatort waren. Die Waffe, die Sie bei sich gehabt haben, war in den Fällen Katunka und Lange auch die Tatwaffe. Bei Ihnen zu Hause haben wir das Rizin gefunden, mit dem Carlson getötet worden ist. Wir können die steten Kontakte zwischen Ihnen und Hans Erasmus König von der Oskos AG nachweisen. Es wird, was ihn betrifft, auf Indizien rauslaufen. Allerdings gehen wir davon aus, dass wir beweisen können, dass es einen regelmäßigen Geldfluss von ihm zu Ihnen gegeben hat. Noch einmal, ich werde keine Aussagen machen. Sie haben dem Psi-Kader angeboten, kostenlos als Anwältin für ihn zu arbeiten, damit Sie in der Nähe sein können. Ich gehe davon aus, dass Sie zumindest anfangs nicht vorgehabt haben, die alle umzubringen, sondern dass Sie in erster Linie an die Festplatte herankommen wollten. Und jetzt meine beiden Fragen. Weiß der deutsche Kanzler Bisotto von Ihnen, dass König Sie mit den Morden beauftragt hat? Und wer hat die Daten gestohlen? Können Sie sich erklären, wer da dahinter stecken könnte? Ich verstehe eines nicht, Herr Kanzler. Wozu eigentlich die militärischen Aktionen? Die hatten doch gar keinen Sinn. Ich bin davon ausgegangen, dass wir weder an den Psi-Kader noch an die Festplatte herankommen, wenn wir in Österreich nicht eine öffentliche Stimmung herstellen, die sagt, gebt den Deutschen doch, was sie wollen, damit sie wieder abrücken. Und das Gegenteil ist passiert. Uns ist die Zeit ausgegangen. Das hätte schon noch geklappt. Der Plan war Destabilisierung. Ich habe die Anweisung gegeben, dass es zu keinen Toten kommen soll. Und zumindest das hat ja funktioniert. Außer beim Psi-Kader. Ja. Allerdings bin ich, vielleicht naiv, davon ausgegangen, dass die Österreicher selbst die umgebracht haben, um das Problem auf diese Weise aus der Welt zu schaffen. Sie sind eine gekaufte Mörderin, eine Söldnerin im Hosenanzug. Sie interessieren sich nicht für Politik. Ihnen ist es einfach ums Geld gegangen. Genauso wie Oskos. Und Macht. Ist es nicht dasselbe? Geht's am Ende nicht immer um Macht? Drei Monate später. In Deutschland wird wieder gewählt. Der Bundestag hat sich nach dem Oskos-Skandal aufgelöst. Die zwei Wochen im Oktober haben das Leben aller Beteiligten verändert. Tim Dorweiler ist zurück in Hannover und unterrichtet an der Universität. Alle Verfahren gegen ihn sind eingestellt worden. Er verfasst eine Autobiografie unter dem Titel »Zwei Wochen im Nebel« und hat einen Vorschuss von 2 Millionen Euro dafür erhalten. Auch Sophia Schmidt hätte eine Biografie schreiben können. Doch anders als Tim hat sie die zwei Wochen nicht hinter sich gelassen. Die kreisen in ihrem Kopf. Jeden Tag und jede Nacht. Und die nächste Nacht wieder. So, dann erzählen Sie mal. Hm? 72 Stunden. Sie haben seit 3 Tagen nicht geschlafen? Ja. Woran denken Sie, wenn Sie nicht schlafen können? An die einarmige Frau. Sie meinen die Frau, die ihren Arm nicht bewegen kann? Ja. Wieso denken Sie an diese Frau? Weil sie das alles ins Rollen gebracht hat. Diese Frau hat entschieden, dass wir 5 diese Informationen kriegen. Informationen, die so geheim sind, dass Leute für sie töten. Nun haben Sie ja schon oft an diese Frau gedacht. Ja. Sind die Gedanken immer gleich oder jedes Mal anders? Immer anders. Aber die Frage bleibt gleich. Warum hat sie uns ausgewählt? Warum hat sie die Informationen nicht selbst an die Öffentlichkeit gebracht? Wissen Sie, Alex und ich wollten heiraten. Diese Frau hat alles zerstört. Ich verstehe Ihre Gedanken. Aber es war eine andere Frau, die Alex ermordet hat. Und die sitzt jetzt dafür im Gefängnis. Oder ich denke an den Ex-Kanzler. Und was denken Sie über Bisotto? Ich glaube ihm nicht, dass er nichts von den Morden wusste. Manchmal wünsche ich mir einfach, ich würde ihm irgendwo begegnen. Die hat sich doch ins Ausland abgesetzt. Ja. Und während Hans Erasmus König, der Ex-Chef von Oskos, im Gefängnis sitzt, ist der Ex-Kanzler Bisotto auf freiem Fuß angezeigt worden. Um dem Medienrummel in Deutschland zu entgehen, hat er sich ein kleines Häuschen an der dänischen Nordseeküste zugelegt. Jeden Tag bei Ebbe nützt er den Strand für einen ausgedehnten Spaziergang. Bleiben Sie stehen! Sophia Schmidt nimmt ihre Therapie in die eigene Hand. Mit einer Waffe. Meine Füße sind nass! Eine Stunde später sind sie noch nässer. Wie lange soll ich hier stehen bleiben? Die Flut kommt! Keinen Schritt weiter! Es ist Winter. Er zittert. Nach einer weiteren Stunde läuft Bisotto blau an. Und eine Stunde darauf steht ihm das Wasser bis zum Hals. Und am Abend liege ich auf dem Sofa. Die Lider schwer und die Glieder auch. Und will mich mit den Spätnachrichten von diesem Tag verabschieden. Neue Aufsichtsratsvorsitzende ist Yolanda König, die die Anteile ihres Vaters übernommen hat und damit jetzt alleinige Mehrheitseigentümerin der Oskos AG ist. Wir werden stärker aus diesem Skandal gehen, als wir in ihn hineingeraten sind. Aus der Krise in die Zukunft. Den Worten höre ich nicht mehr zu. Und dennoch bin ich plötzlich ganz munter. Yolanda König kann ihren rechten Arm nicht bewegen. Seerauch von Mischa Zickler. Lena Jaric, Christina Sprenger. Sophia, Maike Jüttendonk. Tim, Sebastian Zimmler. Alex Katunka, Torben Kessler. Jonas, Simon Jensen. Katharina, Alice Dwyer. Oktay Bayramoğlu, Manuel Rubey. Thomas Kotalek, Jeff Zach. Gruber, Stefan Pohl. Jan Hilbers, Thomas Leubel. Holger Drehborn, Glenn Golz. Bundeskanzler Mark Bisotto, Felix von Manteuffel. Bundesverteidigungsminister Ronald Bloch, Andreas Grotka. Bundeskanzler Franz Kardel, Johannes Silberschneider. Anna Steinregler, Susanne Kubelka. Hans Erasmus König, Felix Fördler. Und viele andere. Musik Felix Rösch, eingespielt vom WDR-Funkhausorchester unter der Leitung von Enrico Delambois. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Steffen Jahn. Regieassistenz Stefan Cordes. Regie Petra Feldhoff.